Willkommen zu Humoralpathologie, dem allwöchentlichen Podcast für pädophile Kleptomanen. Mein Name ist Roger, dann ist auch noch dabei Tim. Jo. Und Henrik. Omatazat. Und Rebecca. Was? Ja, das kannst du nicht verstehen, weil du warst nicht mit in der Mensa vorhin. Ach. Denn ich habe einen Traum gehabt, dass mich jemand angerufen hatte und mich beschuldigt hatte, ein pädophiler Kleptomane zu sein. Und dann war ich so in diesem Traum versteift später, also ich will den jetzt nicht ganz erzählen, weil mit Träumen will ich jetzt nicht unsere Hörer langweilen, dass ich, als der Wecker geklingelt habe, mein Ohr zugehalten habe und mit der anderen Hand mir die Hand ans Ohr gedrückt habe, um den Typen am Telefon weiter zu verstehen. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, Moment, der Wecker ist mein Handy und ich telefoniere gerade mit meinem Handy, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich gemerkt, das ist nur ein Traum. Zum Glück bin ich kein pädophiler Kleptomane. Und was hat das mit der Mensa zu tun? Weil wir es auf dem Weg in die Mensa besprochen haben. Ach so. Okay. Wo immer die ganze Kamel, die aus dieser Sendung herkommt. Genau. Der Weg zur Mensa ist so witzig. Der ist viel witziger als diese Sendung. Ja, durchaus. Ja, wir haben wieder unser ganzes Pulver heute verschossen. Was allerdings gut war, gestern Abend war ich mit ein paar Freunden und wir wollten einen Film schauen, einen lustigen Film. Und dann habe ich irgendwie nachgedacht und habe dann empfohlen, Moment, wir schauen George, der aus dem Dschungel kam. Oh. Weil George aus dem Dschungel. Watch out for the tree. Und dann, weil mir in der 5. Klasse hatte ich einen Freund, der hat gesagt, das ist der beste Film aller Zeiten. Und daran habe ich mich in diesem Moment erinnert. Ach, der meine Güte. Und da meinte die eine von den Freundinnen, die ist schon klar, da sind sprechende Tiere in dem Film, der ist nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, Moment, in Up waren auch sprechende Tiere und Up fand ich total gut. Und dann dachte ich, der Film ist ungefähr so gut wie Up. Und ich war noch nie so herbe enttäuscht. Wie bei Jaws aus dem Dschungel. Ist aber das nicht mit Brandon Fraser? Mit Brandon Fraser und auch nicht mit Amy Mann, sondern mit Leslie Mann, die ich eigentlich auch sehr gerne mag. Und die ist auch echt lustig. Aber es wird im ersten Teil des Films schon gleich etabliert, dass alle Leute, die in dem Film mitspielen, geistig behindert sind. Und deswegen, weil sonst kann man die Story nicht verkaufen. Weil die machen die ganze Zeit Sachen, die nur und reden auch so wie Leute. Also wie bei Little Nicky oder wie das heißt. Der Schlauste in dem Film ist der Affe. Und ich dachte die ganze Zeit, an wen erinnert mich dieser Affe? Und dann meinte eine Person, der sieht genauso aus wie Whoopi Goldberg. Und das stimmt, aber das ist ja rassistisch, sowas zu sagen. Und deswegen konnte ich nicht mehr lachen. Da ist mir das Lachen im Hals stecken geblieben. Und das, was auch gut ist an dem Film, ist, es gibt andauernd Reaction-Shots, wenn was Lustiges passiert, auf Affen. Also wenn jemand ein Trinkspiel spielen möchte, zu dem Film George, der aus dem Dschungel kam, kann das endlich mal machen, wenn ein nerviger Sound kommt. Das ist rund um die Uhr, aber dann ist man zu schnell betrunken. Oder immer, wenn einer sich irgendwie hinlegt oder ein Löwe gewrestelt wird und dann ein Affe so guckt, als ob es wehtut. Kann man das im Double Feature gucken mit Kongo? Man kann es im Double Feature schauen mit Kongo oder mit George, der aus dem Dschungel kam. Wie heißt dieser andere Dschungelfilm mit Tim Allen und einem kleinen Jungen, der Mimi Siku heißt? Koyana Kwazi. Nein, ich weiß nicht, wie du meinst. Ja. Mit der Spinne. Wo die ganze Zeit diese Spinne da ist und dieses Pad von Mimi Siku. Und der geht doch auch nach New York, oder? Ja, genau. Und genau. Läuft dann. Will die Freiheit den kenne ich auch. Jurassic Park 2. Ja, so genau. Ungefähr. Oder Godzilla. Oder Baby's Day auch. Oder alles zusammen. Feiertag, ja. Naja, das war auf jeden Fall ein hervorragendes Erlebnis gestern und ich war ganz fertig nach diesem Film. Klingt gut. So, ich muss noch ein paar Sachen loswerden. Erstens, danke für Flatterungen. Diesen Monat 6,75 €. Wow. We're rich. Ja. Das sind ja mehr Euro, als wir Likes bekommen bei Facebook. Ja, in Cent. Und sonst muss ich noch sagen, dass wir unser Statement vom letzten Mal wieder revidieren müssen. Die Gwupp ist doch reich, denn sie haben getwittert, nachdem bekannt wurde, dass Instagram von Facebook gekauft wurde für 1 Milliarde, haben sie gesagt, 1 Milliarde kriegen wir jedes Quartal von der Pharma-Lobby. Also ich würde sagen, damit ist die Sache gegessen. Ja. Und ansonsten können wir mal ein wenig Vorschau machen, was wir heute machen. Es gibt lustige Anzeigen. Dann haben wir ein Esoterik-Magazin für Männer gekauft, und aus dem ich nachher ein bisschen vortragen werde. Und es kommt natürlich noch die Auflösung unseres großen Gewinnspiels. Endlich. Ja. Alle Leute sind gebannt. Also nicht bis ans Ende springen gleich. Ja. Deswegen machen wir die Auflösung noch nicht am Anfang, dass ihr nicht sofort ausschaltet danach. Genau. Wir machen die zwischendrin. Wir machen die irgendwann im Podcast und mittendrin. Wir sagen jetzt nicht wann. Mitten im Gespräch auch. Wir sagen einfach, und dann geht's los. Und der gewonnen hat, ja, der muss innerhalb von 5 Minuten anrufen, sonst verfällt der Preis. Weil wir können das so machen, dass wir dann so Sätze machen und immer der erste Wort vom Satz hintereinander muss man nehmen und dann kommt raus, wer gewonnen hat. Ja. Ah, und eine Sache, ich noch vergessen habe, Ursprungsnamen. Genau, auch heute wieder Ursprungsnamen. Zunächst gibt es einen für Martina, das ist, vielleicht kennt ihr sie noch, die Schwester von Pissipua. Die möchte auch einen Ursprungsnamen haben, aber sie traut sich nicht selber zu fragen, deswegen fragt ihre Schwester nach einem Ursprungsnamen. Ist die? Vielleicht darf sie noch gar nicht fragen, vielleicht ist sie unter 13. Das ist verboten. Wegen Sopa. Genau. Und Pieper. Aber das ist ja sehr nett, dass sie eine nette Schwester hat, die darum bittet und deswegen ist sie nun Ushoma. Dann weiterhin. Ralf H. aus Facebook. Und der hat gesagt, also jetzt sagt mal bitte kurz, was besser klingt. Ishapu oder Ishapu? Na, und dann, er hat gesagt nämlich ohne Hall. Und ich habe gemerkt, dass mit Hall klingt um einiges besser, oder? Ja, natürlich. Also, alles klingt besser. Deswegen mit Hall. Gibt es keine Ursprungsnamen ohne Hall bei uns. Und deswegen, man kann dir auch, wie gesagt, wie oft gesagt in den Shownotes nachlesen. Wie Mario. Jedes Mal gesagt. aus Facebook und Obersthausen, der ist Rakimini. Ist der wirklich aus Obersthausen? Ja, ich denke schon. Okay. Und den hatte ich letztes Mal, der hatte eigentlich letztes Mal schon den Ursprungsnamen verdient, aber ich hatte vergessen, ihn in meine Liste aufzunehmen, wie ich das Mega halt so mache. Panne. Dafür außerdem, ist er jetzt extra lang geworden. Genau. Und außerdem jetzt noch Janni von Twitter, beziehungsweise dort ist der @Löwenstahl. Der ist nun Nareno. Männlich. Nareno. Ja. Genau. Und der hat dann getwittert, ich möchte einen Ursprungsnamen und eine neue Folge und deswegen finden wir uns hier jetzt ja ein, weil das ist so 2 Stunden her und wir haben sofort alle angerufen und gesagt, wir nehmen jetzt eine Folge auf, ganz spontan. Alle angetwittert? Außer mich. Ja. Ist ja kein Twitter. Mhm. Gut, dann Becker sitzt immer noch hier vom letzten Mal aufnehmen. Ja, ich sitze einfach immer hier. Du bist zum Glück immer da im Studio. Für den Fall, dass jemand mal sich eine Folge wünscht, spontan, dann sitze ich schon hier. Gut, wie wäre es mit Anzeigen? Ja, dann haben wir uns natürlich lange auf diese Sendung heute vorbereitet. Auf dem Weg zur Mensa haben wir ein Heft gefunden. Das Moritz Stadtmagazin Tübingen-Reutlingen. Und wir dachten, wir machen das heute mal. Das ist eigentlich ein alter Witz und das ist auch nichts Besonderes. Aber wir dachten, wir machen mal wieder ein paar Lust- und Triebe-Anzeigen. Und gerade weil wir jetzt auch eine Frau dabei haben und wir das nicht so richtig verstehen, was manchmal gesucht ist, können wir einfach... Fahrrad. Ich sag einfach immer Fahrrad. Was vorlesen und du sagst ungefähr, was sie damit meinen. Zum Beispiel hier, wer simst mir mit mir offen und frech über leckere Themen und wünscht sich Event. Mehr? Männlein, Weiblein, Paare, der Spargel wächst, die Höhlen werden feucht. Ich, männlich 46, bi, Augen. Bill, Augen. Bi, Augen. Aber bi passt ja auch, weil er sich Männlein und Weiblein wünscht. Genau. Vielleicht hat er blaue bi Augen. Was heißt, der Spargel wächst, die Höhlen werden feucht? Das heißt, der Frühling ist angekommen in seiner Hose. Ist da das blaue Band drin? Vom Frühling. Das blaue Band? Ja, der Frühling sucht sein blaues Band. Das kenne ich nicht. Ich kenne Romo mit dem goldenen, silbernen Band in der Luft. Von vielleicht ist das was für dich. Sagt tätowierter Riese. Also das, glaube ich, soll das Wort, es soll stark heißen, aber hat sich leider verschrieben. Damit zahlt er nur noch Buchstaben. 46 Jahre, 110 Kilo, sucht mollige ältere Frau ab. Nichts für dich, für Beziehung. Ja, Aussehen nicht so wichtig. Aus dem Großraum Stuttgart bitte nur ernst gemeinte Anrufe ab. Zum Glück haben wir ein Telefon. Wir ja bitte nur ernst gemeinte Anrufe. Gibt es auch Leute, die schreiben auch gerne Anrufe, die nur zur Verarsche sind. www.frauen-direkt-anrufen.de www.frauen-direkt-anrufen.de www.frauen-direkt-anrufen.de www.frauen-direkt-anrufen.de und noch zweimal mehr, das ist die Anzeige. Einfach 7-mal die Adresse. Ja, klingt gut. Wer möchte, aber wieso sollte eingeben? Im Internet stehen, Frauen direkt anrufen? Mal, wieso kann man die nicht einfach direkt anrufen? Wieso muss man dafür erst ins Internet gehen? Das macht nein, nicht mal du Sinn. Musst erst in einer Zeitschrift lesen, die hat die Internetadresse. Ah, und dann? Frauen indirekt anrufen, wäre ja, genau. Frauen fast auch noch gut zur freien Interpretation ist, Osterhase mit einem langen Schwanz sucht sein Weibchen, das zu Ostern seine Eier suchen möchte. Wer antwortet denn auf so? Das war Osterhase mit einem langen Schweif. Schweren Kopf. Was soll das überhaupt sein? Klistierwettbewerb. Junge, schlanke Frau für privaten niveauvollen Kreis gesucht. Wenn man einen niveauvollen Kreis sucht, dann schreibt man euch als erstes Wort Klistierwettbewerb. Der Rotary Club hat echt nachgelassen. Ja, aber echt. Eine zeigefreudige Frau mit einem prägnanten Intimbereich wird gesucht. What? Was ist ein prägnanter Intimbereich? Ist er direkt auf ihrer Stirn oder was ist da los? Sehr prägnant. Mann 47 befriedigt sich gerne am offenen Fenster. Okay. Danke für die Info. Bitte kommen Sie vorbei in der Häusermannstraße 55. Falls nur wer jemanden brauchen, wissen wir, wenn wir zurückkommen. Kennt ihr das irgendwie, apropos Selbstbefriedigung, so die Technik, irgendwie ein Fremder oder Stranger, dass man sich so ganz lange auf die Hand setzt, bis die Hand taub ist und was erzählst du denn da? Das habe ich heute nicht. Hast du das gelesen? In einem anderen Podcast gehört. Ja. Die wollen uns den Rang ablaufen als den frivolen Sex-Podcast. Also man kann sich ja einfach Spielzeug kaufen. Dann ja. Hat man gleich fremde Sachen. Nintendo muss ich nicht. DS oder so. Ja, genau. Oder eine Wii oder whatever. Ja. Was dir am PSP meisten Vita. Spaß macht. Sympathischer er, 28 Jahre jung, 1,98 groß, sucht hübsche Frauen mit Endpunktfigur für erotische Abenteuer. Du solltest nicht zwischen 18 Figur. Bis 39 Jahre alt sein. Was ist deine Endfigur? Nette, vielleicht ist nicht so, kann naughty, man alles einsetzen, oder? Nice. Also ich habe auch noch ein paar Tipps vorhanden. Für Leute, die solche Anzeigen in Heften schreiben wollen. Mhm. Mein erster Tipp ist, die Anzeige sollte in der Überschrift nicht anfangen mit Ausrufezeichen erstens. Ja, dann dies auch. Sie sollten auch nicht anfangen mit ich fasse mich kurz um das, was es geht, wird lange dauern, Doppelpunkt. Weil dafür bezahlt man schon. Ja, und wenn man schreibt, gepflegter Mann 47 möchte Sex mit Mutter und Tochter, weiß ich nicht, ob da so viele Antworten kommen werden, dass es das Geld wert ist. 5 Euro oder was kostet das? Ja. Auf jeden Fall wert ist es, B-Mann 44 gut gebaut, sucht Kumpel zum Rumgeilen. Aber der kriegt Antworten, das weiß ja. Ich. Ich mag gerne, ich finde, man kann auch gut so gut anfangen, Südländer Anfang 30. 1,82 groß gepflegt, sucht heiße, sexy Frauen. Für alles heiße, Mögliche. Sexy Frauen. Zum Kochen. Sucht er echt heiße, sexy Frauen oder sucht er heiße, sexy Frauen? Heiße, sexy Frauen wahrscheinlich. Habt ihr mal diese Liste gesehen? Die ist vor 100 Jahren mal im Internet kursiert. Das war so eine Auflistung von Wörtern, die in so Anzeigen gebraucht werden und die Auflösung davon quasi. Zum Beispiel Südländer ist klein, haarig, cholerisch. Nette Frau heißt, trägt gerne große Garfield-T-Shirts und so. Trägt gerne große Gas, aber spezifisch. Ja. Was ist Kaviar? You don't wanna know. Okay, da steht immer, mit Natur sagt auch Kaviar. Lecker. Mm. Ich bin ein Pilot, der in Stuttgart wohnt. Ich bin ein Pilot, das reicht schon. Berufsbedingt leider suche ich eine schlanke Schlüsselfrau auch gegen TG für schöne Stunden zu zweit. Was ist TG? Wahrscheinlich Taschengeld. Ich glaube Tagesgeld. Tagesgeld. Taschengeld. Wo ist denn mein Tagesgeld noch sicher? Oh, hier ist auch meine Anzeige. Happy End Massage just for ladies. Einfühlsam, erotisch, niveauvoll. Hausbesuche im PLZ-Bereich. Ah, im PLZ-Bereich. Ich glaube, du musst auch sagen, in welchem PLZ-Bereich. Nee, das sage ich nicht, sondern ich will, das ist, da melden sich immer schon genug Leute. Oh Mann. Ich bin ein Pilot. Der hat ja zweimal hintereinander geschrieben. Echt? Da auf der Seite steht zweimal, ich bin ein Pilot. Untereinander. Ah, cool, da sind noch mehr. Das sind drei Piloten. Das ist dreimal dieselbe Anzeige auf zwei verschiedenen Seiten. Der Pilot. Damit man es ja einmal. Nicht übersieht. Darum haben wahrscheinlich die Piloten immer so viele Frauen, weil die einfach mehrere Anzeigen schalten. Ja. Auf derselben Seite. Vielleicht war er einfach gejetlaggt von seinem Hin und Her. Paris. Und die eine hier, die ist auch nicht, die verstehe ich auch nicht so ganz richtig. Attr.sie, das ist ganz einfach, attraktive, sucht den Großherren. Großzügig? / kleine, Herrenrunde. Oder 2 bis 5 großzügige Herren. Ja, und dann müssen auch nicht so großzügig sein. Ja, wenn sie 3 bis 5 sind, genau. Dann ja, dann müssen sie alle, können sie auch zusammenlegen. Jeder ein Fünftel großzügig. Endpunkt B, das heißt wahrscheinlich nicht B in diesem Fall, ne? Das heißt, sie Nett würde nicht wie. Mit, oder das, ja. Der sie mit ihrem Ehemann verwöhnen soll. Gerne auch nur Voyeure und Spanner. Für geile Treffer. Das verstehe ich. Ich verstehe das Ende dann nicht mehr so richtig. Keine finanzielle Komponente. Was? Also sie sucht Männer, die sie und ihren Mann ja, entweder verwöhnen zugucken soll. Oder ihr Geld geben. Ja. Auch gegen TG. Auch gegen Tick. Aber ein bisschen gruselig ist, wenn dann die Anzeige anfängt mit Ich bin ein Pferdefreund. What? Die finde ich auch sehr gut. Möchte mal, Komma, Ner Transe großgeschrieben, beziehungsweise Lady Boy einem bla, Punkt, Punkt, Punkt. Lady bis Bau. Zum SCH, Klammer auf, L, Klammer zu, Us, Ausrufezeichen. Was? Soll ich mal sehen? Ja. Das ist da. Das ist ja ein typografisches Wunderwerk, diese Zeitschrift. Ich finde, diese Anzeigen sind toll, weil die sind sehr, sehr versaut, aber so unnötig zensiert. Ja, weil man darf in deutschen Zeitschriften nicht schreiben, ja, ich glaube, das war die Frage, die ich mir vor allen Dingen gestellt habe. Der Headliner und die große Cover-Story von dieser Zeitung. Man denkt, das ist ein schmutziges Magazin, aber da gibt ein der Headliner ist ja, DJ Bobo im großen Interview mit seiner neuen Tour Las Vegas. Ein perfektes Generation, Complication, Nation. Als er dieses Interview gegeben hat, dass er in diesem Schmutzblatt stehen würde. Ich glaube nicht, sonst hätte er es nicht gegeben. Ah, so wie er grinst, wusste er ganz genau, wo der hinkommt. Also dieses Interview ist auch sehr gut. Da erzählt DJ Bobo erst zwei Absätze lang, dass er in Las Vegas war und ganz viel für die neue Show Las Vegas da mit halt sich angeschaut hat. Und dann ist die Frage, und was ist von all dem in ihre Show eingeflossen? Am Ende fast nichts. Das ist die einzige Antwort. Und dann meint der will der aber nachhaken und sagt, aber sie haben doch Tänzerinnen und Tänzer, einen Wasserfall. Tänzer. Aber das haben wir nicht aus Las Vegas, das haben wir aus dem Valital. DJ Bobo, ja, aber das hatte ich doch vorher auch schon. Ach, okay. Und dann ein Wasserfall. Letztes, aus diesem Magazin, also auf jeden Fall von mir, können Sie den typischen Besucher Ihrer Konzerte beschreiben, Herr Bobo? Ja, das kann ich sogar sehr gut, weil wir das auch selbst erforschen. Unsere Konzertbesucher sind keine fanatischen DJ Bobo-Fans, sondern Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen und einfach mal einen guten Abend verbringen wollen. Wohlgemerkt, er sagt nicht einen sehr guten oder einen hervorragenden Abend. Und sich gut unterhalten lassen wollen. Das dazu musst gehört, du jetzt aber alles in einem Schweizer Dialekt nein, sagen. Kann ich das aber nicht. Dazu gehört eben auch, dass unsere Konzerte komplett bestuhlt sind. Das ist auch was für die Kaviar-Freunde. Platz. Das heißt, da wird nicht getanzt, weil Tanzen übernimmt er. Ja, das ist. Man geht nicht zum Tanzen zu einem DJ Bobo Konzert, sondern man geht zum Anschauen vom Tanzen. Auch nicht zum Pogen und nicht zum Headbang. There's a party. There's a party somewhere. Aber nicht bei DJ Bobo Las Vegas Tour. Nee. Nation, Confrontation. Generation. Asian. Complication. Ja. Train Station. Nein. Hit the dance for like you ain't no more. Ah. Gut, und weil wir hier den Podcast immer machen, like we just don't care. Yeah, we don't. Hey, das war alles vorbereitet. Naja, aber hier habe ich was wirklich einigermaßen vorbereitet ist. Also wir hatten ja letztes Mal ein Esoterik-Magazin, was auch so immer gerne pseudowissenschaftliche Erklärungen benutzt, um die Interessen seiner Leser zu bedienen für Frauen. Und diesmal machen wir eins, das ist für Männer. Und das heißt, mal gucken, ob ich es aussprechen kann, Men's Health. Nee, das ist Men's Health. Men's Health. Men's Health. Vielleicht sage ich auch ein paar Mal Men's Health. Man kann es einfach abkürzen zu FHM, oder? Ja, also es ist, kann man auch abkürzen. Ich habe so eine ganz kleine Ausgabe, also ungefähr Penisgröße und das, also was einem als erstes schon mal entgegenschlägt, ist Adrian Brody. In und Penisgröße? Und ich muss aber sagen, wenn ich was mag, wenn ich meine Magazine aufschlage, dann ist es, dass mir Adrian Brody entgegenstrahlt. Das ist ja auch der Actionstar. Wenn es letztens noch Limit gäbe, wäre er da auch drin. Ja. An genau derselben Stelle. Und jetzt möchte ich euch kurz fragen, welcher Beruf ist der gesündeste Beruf der Welt? Was schätzt ihr? Ganz schnell antworten. Okay, Bäcker. Bäcker, vielleicht. Aber ich meinte, dass Bäcker was sagen soll. Hey, Bäcker. Als Bäcker ist es schwer, sich Low Carb zu ernähren. Okay, ich weiß. Nein, ich weiß doch nicht. Okay, dann. Ah, doch, okay. Das Pilot. Fischer. Wie wäre es mit jemand, der Lebensmittel testet? Bei Kraft. Nein. Also ich kann mal sagen, was die meisten Leute denken. Podcast. Nämlich im Podcast, aber im Editorial von Men's Health 4 2012 steht zum Beispiel dieser Anfang. Redakteur bei Men's Health, das ist doch bestimmt der gesündeste Beruf der Welt. Was? Hier kommt die Erklärung, warum. Den ganzen Tag lang Sport, nur gesundes Essen und dann auch noch all die Models, die hier laufen, zum Casting für die Erotik-Shootings auflaufen. Wow. Gesund? Ja. Wow. Das ist der Machismo. Hast du so ja. der Welt. Ja, das, außerdem ist das doch total ungesund, weil bis die dann endlich mal locker genug sind, hat man so viel Koks intus, das ist auch nicht gesund. Vor allem bei uns ist das auch so. Ja, unser Podcast. Wenn die ganzen Models zum Erotik-Shooting vorbeikommen. Das heißt, wenn die laufend auflaufen. Stimmt, das sagt man ja. Weil wenn man ein Redakteur ist, sollte man vor allen Dingen der geschriebenen Sprache mächtig sein. Richtig. Und da macht man dann so schön. Man muss dazu hier aber sagen, wir nehmen nur männliche Models. Ja. Über 1,90, aber nur 75 Kilo. Ja. Dass das mal klar ist. Ja, du halt wie Adrian Brody. Zum Eier suchen. Auf der dritten Seite, das ist nämlich auch die schwulste Zeitung der Welt. Genau, also es sind auch sehr viele ziemlich erotische Männerbilder drin. Es könnte auch eine Zeitschrift für Frauen sein und andere Männer. Ich finde aber nicht, dass das erotisch ist. Das sieht eher nur so aus, dass es sehr stark ist. Und das ja, aber nachher kommen sehr erotische Bilder, wo man nicht mehr sagen kann, der ist nur stark. Okay. Sondern wo einer nur so... Nur stark? No way, Jose. Das Bild werde ich auch im Podcast posten, damit das jeder sehen kann. Da ist ein Bild von einem Mann, der einen Schlafzimmerblick hat und ganz so... glitzerige Lippen. Und subtil geöffnet, dass man so an zweieinhalb Zähne sieht. Ja. Und also, sein Blick sagt, I have no brain. Also Team Gale. Und dann geht's direkt weiter mit, was ist in Mode, Star Trek Uniform? Mit den passenden Segelohren. Ja. Spockohren. Also treuer Pulli. Genau. Und was interessant ist, es gibt anscheinend auch Frauen, die da mitarbeiten. Das kann ich nicht glauben. Wobei ich nicht weiß, ob das... Das sind aber auch hässliche Frauen, das können nicht die Models sein. Nee, Illustratorin und Expertin. Buchautorin. Buchautorin. Nee, aber die ist Professorin anscheinend. Kann die irgendwas wirklich? Weiß ich nicht was. Und ja, ich weiß nicht, ob das Masochismus ist oder ob das... Weiß ich nicht. Vielleicht bezahlen sie einfach extrem gut. So mehr als die Brigitte bezahlen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ah, und hier, wo wir beim Thema Natursekt waren, es gibt eine große Werbung von Bear Grylls. Und der trägt Alpha-Khaki. Darum ist er so ein Alpha-Männchen. Better drink my own piss, ja. Sage ich dann nur. Ist das nicht das gleiche Model? Schon wieder ohne Gehirn? Ich weiß es nicht. Die sind immer so geshoppt. Chanel. Diese Stoppelbärte reingeshoppt. Jedes einzeln hingemalt. Ja, es ist interessant, weil die Leute hier haben meistens so Bärte wie wir ungefähr auch. Ja. So, wenn man sich nur jede Woche einmal rasiert und nicht so viel Bartwuchs hat. Ja. Außer Tim natürlich. Tim hat einen Vollbart, der aber nur halb zur Geltung kommt. Ja. Weil ich so klein bin. Ah, ich verstehe. Halb so groß wie ein normaler Mensch. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch nicht lange Haare. Ich habe normal lange Haare, aber weil mein Körper so kurz ist, sieht das aus, als hätte ich lange Haare. Sieht das anders aus, ja. Ne? Und jetzt kommt schon mal das Erste, wo hier die Wissenschaft zu Rate gezogen wird. Nämlich, es gibt ein Bild, wo ein Hamburger drauf ist, der von einem UFO-Catcher hochgehoben wird. Das soll eine Waage sein, Roger. Eine Waage. Das ist aber ein UFO-Catcher. Eindeutig ein Krabbenburger von der Krusty Krab. Und da steht bei, dass Wissenschaftler in Yale jetzt herausgefunden haben, wenn man Hunger hat, isst man besonders gerne Hamburger, Pizza oder Currywurst. Und wenn man keinen Hunger hat, dann isst man gerne nicht so fettige Sachen. Ein Apfel. Ja. Also vielleicht, oder Gorge. Bevor man wieder sich am Ende schämen muss, anfangen zu essen, wenn man noch nicht so viel Hunger hat. Richtig. Also hier steht, man soll sich alle 3 bis 4 Stunden ein bisschen Obst oder einen kleinen Snack gönnen. Oder eine Müllermilch-Banane. Ja, Zum Beispiel eine leere Müllermilch-Banane. Ja. Oder einen laktosefreien Cappuccino. Lecker, Sojachino. Kaffee S.A. S.A.? Da wir schon beim Thema Müllermilch sind, kann man auch S.A. zu schönen Aussichten sagen. Genau. Ach so. Ach, das ist das schöne Aussichten. Also wenn man mal nach Tübingen kommt, sollte man auf jeden Fall einmal dort vorbeischauen. Ja, da hat man zwar keine schöne Aussicht. Aber viele Kaffeespezialitäten und auch auf Wunsch laktosefrei. Ja, das ist durchaus richtig. Ohne Aufpreis. Und wir wissen jetzt auch, besser als Burger ist Vollkornbrot mit Rührei. Das steht da auch bei. Das ist ja super. Also da wäre ich selber jetzt nicht drauf gekommen, muss man schon sagen. Weißt du, was noch besser ist als Vollkornbrot mit Rührei? Einfach nur Vollkornbrot. Ja, wahrscheinlich. Weil das Dumme ist, einfach nur Rührei. Da steht nämlich nicht nur, dass man Rührei essen soll, sondern steht auch, wenn man 3 Eier pro Woche isst, dann hat man eine 68% höhere Chance, dass man an Herzinfarkt stirbt oder so. Echt? Ja, das steht da drin. Ja, das steht da drin, aber es ist halt wie alles, was da drin steht. Also hier sind übrigens die neuesten Erkenntnisse zum Thema Sexist Science. Habt ihr gewusst, dass ein Kerl viel häufiger als eine Frau seine biologischen Grundbedürfnisse abfragt? Essen, Kacken. Ich frage das gerade mal hier am Tisch ein bisschen ab. Bin nachher wieder da. Im Schnitt beschäftigt sich ein Mann 19 Mal am Tag mit Sex, 18 Mal mit Essen und 11 Mal mit Schlafen. Nein, nicht miteinander. Großartige Web-HM. Frauen aber 15 Mal ans Essen, 10 Mal an Sex und 8 Mal ans Schlafen. Also die Frauen, die ich kenne, denken aber am Tag rund um die Uhr ans Schlafen. Ja, so geht's mir aber auch. Ich wollte gerade auch sagen, es kann gar nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, weil, ja. Du musst wissen, dass es die stehen auf und freuen sich schon auf den Abend, wenn sie schlafen. Ja. Es gibt auch Frauen, die gar nicht ans Schlafen denken, wie zum Beispiel Hillary Clinton. Und dann gibt es solche wie dich. Und dann sieht man mal, wo der eine ist. Der Durchschnitt ist dann. Und der Durchschnitt ist dann mit. Ja, okay, aber was ist mit Frau Merkel? Die sieht doch offensichtlich so aus, als würde sie öfter ans Schlafen denken als Hillary Clinton. Ah, die ist ganz schön ausgeschlafen. Ja. Hm. Und ein weiterer guter Tipp, Wissenschaftler haben herausgefunden, also jeder zweite Satz hier ist so Wissenschaftler der Universität. Ne? Zum Beispiel, wenn eure Liebste sagt, bitte nicht heute Abend, Schatz, ich habe Migräne, dann ist dieser Satz ab jetzt die Steilvorlage für Doktorspielchen. Denn die Steilvorlage für Doktorspielchen finde ich auch gut. Ja. Denn Sex kann Kopfschmerz und Co. vorbeugen. Dies bestätigt bla bla bla Medicine, bla bla, Versuchsreihe, bla, wow. Probanden. Ja, wie romantisch ist das vorbeugen, denn? Vorbeugen, ja. Du als Mädel sagst, oh nee, du, ich habe Kopfweh, und er sagt, kein Problem. Wenn ja. ich dich jetzt knalle, hast du morgen keine. Richtig. Vor allem sagst du doch als Mädel, da gibt's ein du hast Zäpfchen. Kopfweh, aber du hast keinen Kopfweh, sondern sagst es nur, damit du keinen Sex haben musst. Und wenn der dann noch ankommt ja. und dann meint, jetzt erst recht, dann muss man sich eine neue Ausrede überlegen. Das ist scheiße. Ja. Also ich habe meine Tage, ich habe fiesen Durchfall, ich habe Gonorrhea, ich habe... Außerdem, deine Schwiegermutter kommt gleich zu Besuch. Und ich hasse dich. Ich habe eine eklige Geschichte heute gehört. Und ich habe den ganzen Fleisch aus dem Kühlschrank entsorgt. Ah, also. Ich habe halt eine eklige Geschichte zum fiesen Durchfall gehört, aber die erzähle ich jetzt nicht im Podcast. Ja, ich habe einen schönen Spruch zu Durchfall gehört. Aber die hat ich dachte, wir sind der Pädophilen-Podcast und nicht der Durchfall-Podcast. Mutig ist, wer Roger. Durchfall hat und trotzdem pupst. Durchfall, aufstehen oder sitzen bleiben. Ja, das kommt später noch. Ja, ich muss mich korrigieren, eben das mit den drei Eiern, das ist ein bisschen anders. Man kriegt nicht Herzinfarkt, sondern Prostatakrebs. Fuck, dann das ist ja null, viel besser. Ja. Dankeschön. Ja, das ist, da muss man länger leiden. Oh, Fußball ist auch involviert. Fußball ist in diesem Magazin einem Maße involviert, dass es nur eine Wucht ist. Das ist wirklich ziemlich peinlich. Ich habe mal, aber gut, dass du das sagst, ich habe mal eine amerikanische Ausgabe von Men's Health gelesen, da war Fußball gar nicht drin. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Interessant schon, ne? Ja, und hier sieht man so das Männerbild, was diese Zeitschrift hat. Das sieht aus wie ein Foto aus Gay Romeo. Ja. Was man braucht für ein Energie-Barbecue-Recipe ist 5 Friends, Buddies and Babes. Man könnte auch sagen 4 Friends und eins davon ist ein Babe. Sieht ein bisschen aus wie beim Brothers-Dreh, aber naja. Dann MotoGP, das interessiert uns nicht. Und hier, manchmal hat das Magazin schon so seine Höhen. Zum Beispiel wo es darum geht, wie man sich am besten aufs Fahrrad setzt, um möglichst wenig Luftwiderstand zu haben, ist ein Skelett auf einem Fahrrad abgebildet. Das hat am wenigsten Luftwiderstand. Ja, richtig. Und die Bildunterschrift ist, er bietet dem Wind kaum Angriffsfläche. Ach. Also da muss ich schon sagen, ja. Nicht so schlecht. Wow, das ist aber... Den Witz hätte ich gerne selber gemacht. Ich würde gerne wissen, wie man sich gut aufs Fahrrad setzt, weil ich habe echt immer das Problem, wenn ich in meinen Fahrradkorb meinen Rucksack reintue, dann nicht mich so aufs Fahrrad zu setzen, dass ich mich hinpacke oder peinlich aussehe. Ja, es ist immer schwer. Aber ich glaube, ich muss einfach Fahrrad noch drauf. Bessere, noch höhere Roundhouse-Tricks üben. Du musst einfach demnächst mal Motorrad fahren, wie beim MotoGP. Und das Magazin ist übrigens auch das Umschreibungsmagazin. Zum Beispiel gibt es hier eine Serie, Ist dies nicht das? Wo zwei Spezialitäten aus einem Land gesagt werden, die eine soll man essen, die andere nicht. Zum Beispiel soll man in Portugiesien essen. Croissant portugais und nicht soll man essen Pastéis de Nata. Weil Pastéis de Nata hat ganz viel Kalorien. Und hier, darum steht hier, was heißt Kalorienbomber auf Portugiesisch? Nata. Grund, Blätterteig mit Creme aus Ei und Sahne. Greifen Sie lieber zum milchbrötchenartigen Halbmond. Also die meinen, mit anderen Worten ein... Croissant. Croissant. Oder ein Hörnchen. Ein Hörnchen. Aber ich sage auch immer, heute Morgen war beim Bäcker, habe ich gesagt, einen milchbrötchenartigen Halbmond bitte und einen Laugenweckle. Ja. Und, Hier ist einmal auch eine sehr gute Werbung von Audi, nämlich kommt der neue Audi A1 mit 20 GB Speicherplatz für deine Musik. Also ich könnte, cool, so gib mir ein Audi A1 und ich baue euch da noch mehr ein. Das kriege ich hin, das, ja? passt rein, wenn ich das einbaue. Wie Exhibit. Ja, und abgebildet ist ein Auto mit Kopfhörern. Und sehr gut ist auch der Bericht über den Klimawandel, wo über die wichtigsten Krankheiten, die jetzt deswegen kommen, berichtet wird. Das sind in absteigender Reihenfolge: Heuschnupfen, Hautkrebs und Denguefieber. Was für ein Fieber? Denguefieber. Das ist so, was man so von Mücken kriegt. So eine exotische Krankheit. Malaria. Aus sowas. Aber das gibt's hier nicht. AIDS-Krebs. Das kriegt man ja nicht von Hitze. Ach so. Und dann kommen das immer ganz plötzlich Nacktfotos in dieser Zeit. Das ist aber gar nicht so ein aktuelles Thema, aber ich weiß noch ganz genau, mein Opa konnte das ziemlich gut mit seiner Hand so CC-Fliegen schnappen. Ach nee, Moment. Das war ein Gedanke aus der Zukunft. Ach so. Hast du den gechannelt? Hat es dein Enkel dir hingechannelt, weil du das dann machen wirst, wenn ich du Enkel. Ich werde einmal sehr gut CC-Fliegen schnappen können mit der Hand. Du bist so awesome, Tim. Das und dann tust du so, als würdest du die essen und in Wirklichkeit wirfst du die weg, aber die Kinder denken, du hättest sie gegessen. Und machen es dir nach und sterben. Ja, sterben an CC-Krankheit. Das ist auch sehr schön, wieder mit den Wortspielen. Ja, Liebe, Klammer auf, R, lernen. Und hier gibt's ein, wie man sein Flirt-Diplom besteht, mit 4 Härtefällen. Die Kollegin, die beste Freundin, die Nachbarin, die Unbekannte und Bäcker. Was? Ach nein. Das finde ich aber. Da habe ich zu viel reininterpretiert. Hier haben sie ein Wortspiel verpasst. Die hätten lieber Liebe, Leerzeichen, Klammer auf, erlernen machen können. Man hätte nämlich lieber lernen, Liebe lernen und Liebe erlernen machen können. Ja, das stimmt. Verdammt. Aber das haben sie verpasst. Du bist einfach zu intelligent. Also, also FHM. Wenn man einen neuen Redakteur braucht. Ja. Ach Mist, die FHM ist ja schon eingestellt. Ja, wir haben natürlich die Maxim gekauft. Und kurz möchte ich, bevor ich jetzt auf dieses Flirt-Diplom noch was eingehe, auf den anderen Teil dieser Seite noch was erzählen, nämlich da gibt es Fragen Sie Benny, den asozialen Barkeeper. Also asozial steht da nicht, aber die Antworten sind alle scheiße. Nämlich, hi Benny, wie überrede ich meine Süße zu einem Dreier mit einer anderen Frau? Die Antwort, hi Guido, kannst du aus 2 Gläsern gleichzeitig trinken, ohne dass es peinlich wirkt? Das war die Antwort. Vollständige Benny, Antwort. Benny, du asozialer Barkeeper. Und nochmal, also jetzt für dich Guido, nochmal von mir die Antwort. Einfach selber nichts initiieren, sondern einfach die Frauen machen lassen. Wenn da was kommt, dann läuft's und wenn nicht, dann wird's auch nicht laufen. Aber du kannst sie vorher drogen. Ja, oder und dann geht's besser. Oder so Rohypnol ins Getränk. Oder natürlich einfach Senf ins Getränk. Ja, stimmt. Die eigentliche Antwort ist ganz einfach. Du wartest, bis die Frau Migräne hast und sagst, ich habe noch einen zweiten Arzt dabei. Yes. Auch sehr gut. Eine Krankenschwester. Hast du noch etwas für uns? Ja, ich habe noch was. Lieber Benny, mein bester Kumpel hat keine Zeit mehr für mich. Was soll ich tun? Antwort, Mensch Tobi, zum 100. Mal, dass du täglich an meinem Tresen sitzt, macht uns noch lange nicht zu besten Freunden. Das war wieder die vollständige Antwort. Ja, wirklich. Aber er manchmal haut er auch richtige Knaller raus. Zum Beispiel, hallo Benny, stimmt es eigentlich, dass in einer guten Beziehung immer die Frau die Hosen anhaben sollte? Und die Antwort ist, hallo Richard, in einer guten Beziehung sollte niemand die Hosen anhaben. Badum-tsch. Aber das davor muss ich auch sagen, mit meinem bester Freund, was soll ich tun? Da kann ich den auch den Tipp geben. Sag ihm jetzt, dass er nicht so viel mit seiner Freundin rumhängen soll und sag ihm nicht, nachdem seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, aber jetzt, wo du wieder Single bist, da bist du wenigstens wieder mehr mit mir unterwegs, weil du bist eigentlich, dass du warst ganz anders, als du mit ihr zusammen warst. Und diese 10 Jahre habe ich dich fast gar nicht gesehen. Und jetzt, Mann, Alter, jetzt können wir wieder ins Top 10 gehen am Donnerstag und das wird richtig epic, aber nur bis 2, weil da muss ich nach Hause. Weil das habe ich letztens im Bus gehört, dieses Gespräch. Was jetzt echt? Und was war der traurigste Pep-Talk, den ich jemals gehört habe? Wo echt der Typ dir wir sagt, können so, wieder ins Top 10. Hey, aber du bist auch nicht so ein Arsch ohne deine Freundin, mit der du 10 Jahre zusammen warst und wir können in die behinderte Disco gehen. Oh, das ist echt. Ja. Das nee. Ja. Soll ich kurz über die Flirt-Diplom. Ja, Tests. Also einmal die Kollegin, sie stehen auf die Azubine oder auf die Chefin. Mhm. Azubine ist schon mal ein... Also sie stehen auf jemanden, der Rang niedriger oder Rang höher ja, ist. Ja, das ist aber gleich, weil das ist eine Frau, insofern immer Rang niedriger. Ach so, okay, ja dann. Das ist ja schließlich in der Welt der Welt, FHM. Ja. Ja. Apropos, das ist echt ein guter Tipp eigentlich, das kann man sich gleich mal merken. Azubine kommt immer an. Ja, also wenn du jemand sagst, ey, das ist unsere neue Azubine, gerade wenn die so daneben steht, die liegt dir zu Füßen sofort. Ja, gerade wenn du beim Chef bist. Ja. Und Lösung ist in diesem Fall, ihr Arbeitsplatz ist kein Ort für eine plumpe Anmache, so die Hamburger Flirt-Expertin Nina Deißler. Leider sagt sie uns nicht, nirgends welcher Ort. Ist der Ort für eine plumpe Anmache. Aber was ist im plumpe Anmachen Connoisseur-Club? Ich kann dir plumpe Anmachen sagen, wenn man vor einer Bahnhofsuhr steht, sich umdreht, dich sieht und dann sagst, hey, hast du mal die Uhrzeit? Das ist plump. Was war auch plump? Vielleicht ist er auch nur blind. Ey, sag mal. Du, das ist gemein. Du sagst, kannst sagen, sag mal, fehlt da ein Stern am Himmel? Oder sogar zwei? Oder was turnt da unter deiner Bluse rum? Ja, das ist advanced. What? Oder hey, deine Augen würden so gut zu meiner Bettwäsche passen. Hm. Auch nice. Ja. Ich finde am besten die Anmache von dem verurteilten Maus Black Ninja, der zu der Reporterin gesagt hat, you look fine. You got a little black in you? No? You want some? What? War das bei Black Ninja? Ja, war das Black Ninja. Und was aber bei dem anderen, bei dem Ninja, bei black Samurai Cop oder Ninja. Wie der hieß, da war doch auch so eine Szene, oder nicht? Ja, das Ninja. Kann sein. Mit der Black Ninja wird verlinkt im ja. Shownotes. Okay. Weil es mehrere Black Ninja. Ja, wir verlinken den richtigen. Ninja. Wir haben aus Versehen zwei verschiedene Black Ninja Filme. Ninja. Beide waren auf ihre Art gut. Ja. Und sehr schön finde ich auch, dass hier gibt es sowohl immer Aufgabelösung als auch nicht bestanden. Also wenn man es nicht geschafft hat, dann nicht bestanden bei Kollegen ist, sie machen sie bei der nächsten Betriebsfeier betrunken und schleppen sie ab. Echt? Hm. Das steht hier so drin. Wow. Date Rape. Ja, wirklich. Das ist so, also ich hatte noch nie ein solches Magazin gelesen und war geschockt und betroffen. Aber ich weiß nicht, ob so verwundert war. Aber eine Frau hat mir gesagt, also ich lese das immer, für mich ist das normal. Okay. Und das verstehe ich nicht. Das finde ich krank und pervers. Genau, Jai. Richtig. Letztes Mal, als ich da reingeguckt habe, als wir uns getroffen haben, da habe ich echt zwischendurch mir an den Kopf langen müssen, weil das ist geschrieben wie für einfach Dumme. Ja. Die Antworten, die diese Leute geben, das ist für Dumme. Und ja. Die Fragen, die gestellt werden, stellen nur Dumme. Es ist sehr dumm einfach alles. Ja. Ja. Dumm, dumm, dumm. So dumm, dass einem kein anderes Adjektiv mehr einfallen kann. Ja. Aber Nina Deißler, die alle Tipps übrigens gemacht hat, und ich weiß nicht, ob das ein Foto da oben von ihr ist, ja, die halbnackte Frau, ja. Die hat jedenfalls auch noch gesagt, die beste Freundin. Und das Problem kennen wir alle, ja. Diese Lage, ja. Die kennt Friendzone. Auch Klaus Lage. Und sie kennen sich ewig, entdecken plötzlich Gefühle füreinander, die ihre Freundschaft überstürzen sie nichts. Versuchen sie mehr als sonst gemein zu unternehmen. Und jetzt kommt raus, was Nina Deißler außer Flirt-Expertin vom Beruf macht. Sie ist nämlich Buchautorin. Ja, das steht ich ja. Ich habe schon tausendmal beim Tanzen berührt. Richtig. Aber nur mit meinen Augen von hinten. Was? Oh. Ist gruselig. Fragen Sie, ob sie gern Single ist. Ist sie unzufrieden? Ist das ein klares Signal? Ah, ich muss noch kurz davor sagen zu der Kollegin, die soll man einfach zum Mittagessen, mal mit der Mittagessen gehen und soll sie fragen, was sie am Wochenende gemacht hat. Und wenn sie dann sagt, dass sie keinen Freund hat oder wenn man das daraus entnehmen kann, dann seien sie überrascht. Das übersetzt jede Frau mit, ich finde dich gut. Was? Du warst kein Freund? Aber deine Muschi ist so groß, da muss doch irgendwo Platz sein für einen Freund. Genau. Das übersetzen die Frauen. Ah, dein Herz ist so groß, Entschuldigung. Dein Herz ist so groß. Das ist von Stirn runtergekommen. Aber dein Vater ist ein Dieb. Was ist denn jetzt die Sache mit der besten Freundin? Also, mit der Freundin muss man... Also dann macht's einfach Zoom und dann... Echt? Nein, also hier steht einfach, sagt sie, dass sie einfach keinen tollen Typen kennenlernt, einen wie sie, ist eh alles klar. Denn dann ist man gefriendzoned. Ja, das aber stimmt. Aber, so wie Zoe Deschanel und Gordon raus. Ein Tipp ist zum Beispiel von mir auch wieder, vor der Freundin schwere Dinge hin und her tragen. Ja, ja. Hilft dann sieht das? Sie einen wieder als Mann. Und nicht bestanden, sie sagen zu ihr, klar können gute Freunde auch miteinander Sex haben. Also ich finde es normal. Also weiß ich jetzt nicht, warum das nicht bestanden ist. Die Nachbarin, Aufgabe, sie wollen die Frau von nebenan. Die kurze Zeit im Treppenhaus reicht aber nicht einmal für Hallo wie. Lösung dem Zufall nachhelfen. Ich bin so schnell. Sie leihen sich ein Ei oder Safran-Ingwer-Pfeffermus und sagen, dass sie gerade für sich alleine kocht. Das hat drei Vorteile. Sie denkt, der kann ja kochen. Sie erfährt, der Typ ist Single. Drittens, sie bekommt was zu essen. Essen gut. Und wenn das nicht klappt, dann soll man den Paketboten abfangen und die Pakete annehmen für die Nachbarin und ihr dann geben. Ja, das würde ich auch machen. Ich würde auch mal, bevor man sie abgibt, auch bei Post erstmal schauen, was da drin steht, weil da kann man auch schon rausfinden, ob die jetzt Single ist oder nicht. Ja. Und was sie so mag, was sie nicht mag, immer schön gucken. Der Mülleimer, ne? Ja, bei Amazon, was sie bestellt hat. Kann man auch ganz verrückte Sachen machen. Hey, das Buch mag ich auch, Harry Potter, wow. Ja, das ist total gut. Auch sehr gut, wenn man weiß, irgendwie so ein Online-Nickname, dann kann man schauen, ob bei Amazon eine Wishlist verknüpft ist. Dann guckt man sich die dummen CDs an und lädt die runter auf seinen iPod. Ja. Und dann, wenn man sich irgendwie trifft, dann tut man es raus und sagt, ich habe gerade das und das gehört. Und dann sagt die, wow, das höre ich auch voll gern. Ja, kennst du die hier, Café Del Mar? Wir haben voll so cool. viel, so viel Lorette Mar. Was auch, was da war, nicht so gut war bei dem Tipp, den sie gegeben hat, warum, also ich würde mir keinen Safran leihen. Erstens, damit sagst du, ich bin ganz schön cheap, weil das ist das teuerste Gewürz, was es gibt. Ja. Und zweitens ist es nicht so typisch, dass Leute jetzt gerade solche Millionäre sind, dass sie ganz viel Safran bei sich rumliegen haben, den sie einnehmen. Aber Safran, Ingwer, Pfeffermus. Ja. Alternativ kann man auch einmal bei ihr einbrechen. Ja. Schlafzimmer durchsuchen, vielleicht Stuhlprobe. Ja, es wäre auch ganz gut, das mal ein bisschen auf so Erbkrankheiten zu durchsuchen, bevor man überhaupt irgendwas startet. Naja, ich würde auch immer erst sequenzieren lassen. Und schauen, ob sie aus Korea stammt, wenn du in Japan bist. Dann genau. Oder. Und dann kontemplieren. Ja. Und wenn das alles nach dem Kontemplieren nicht so gut passt, ganz schnell kamuflieren und bloß nicht wieder entkommen. Was? Übrigens, in dem Fall ist nicht bestanden. Sie klingeln und sagen, Eier habe ich selbst, aber ein Kondom wäre klasse. Badumtsch. Ja, nicht bestanden ist, wenn du bist ein Idiot. Nicht bestanden ist, wenn du ein Arschloch bist, genau. Ja. So einfach. Und dann gibt es noch die Unbekannte und das ist jemand, den man jeden Morgen im Bus sieht. Und die dann, ist aber nicht unbekannt, die ist bekannt. Ja, aber vom Namen unbekannt. Und dann soll man sich immer so hinsetzen, dass Blickkontakt möglich ist. Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Und man soll jeden Tag ein bisschen mehr sagen. Am ersten Tag so Hallo, am nächsten Tag soll man sagen, da sind sie ja wieder und sowas. Und irgendwann verwickelt man die Lady in ein Gespräch über das Wetter. Ja, wenn man halt nicht so gut sprechen kann, aber trotzdem ins Gespräch kommen will und es Sommer ist, kann ich empfehlen, eine weite Shorts anziehen, keine Unterhose, sich genau von ihr gegenüber. Ja, oder Rock. Ja. Wenn man so Goss ist, kann man auch Rock anziehen. Kilt. Ja. So aber dann sollte ich auch Goss sein. Goss. Ja. Ja, aber das ist eh leicht. Ja, das ist eh, da findet jedes blinde Huhn ein Korn. Nach ein paar Korn. Leider ganz wahr. Ja, ich weiß. Ja, das ist kein Witz. Das ist wie wenn du... das sind hier unsere Date-Tipps, aber egal. Unsere Date-Tipps sind, werden sie Goth und dann kriegen sie schon. Und auch Bi und Treiber. Und die haben ja eh dann jeweils ihr Blog oder so, wo man genau nachlesen kann, welche Bands die mögen oder nicht mögen. Also da geht mein Manipulationstipp von eben noch besser. Ja. Und jetzt gibt es wieder mal einen Höhepunkt des Magazins. Sie haben nämlich überschrieben den Artikel über Schoko-Osterhasen und wie schwer die im Magen liegen mit dem Titel Meisterwampe. Und das fand ich nicht so schlecht. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, zum Glück trifft das nicht auf Schoko-Weihnachtsmänner zu. Ja, und Schoko-Weihnachtsmänner machen ja dünn. Dann hat hier Professor Christian Holzrau hat festgestellt, wo man am teuersten parkt in Deutschland. Den suchen die Professoren und das teuerste Parken aus. Ja, das teuerste Parken in Deutschland ist in Zürich. So, das reicht. Danke. Und hier unten ist so ein Autoquartett gemalt von den höchsten Autos. Modell Land Rover Defender. Höhe 2059 mm. Und Info, hier hocken sie über den Ding, haben dank des erhöhten Fahrersitzes jederzeit einen Überblick. Preis ab 25.600 Euro. Das geht. Und da sind jetzt 5 so Autos, also wo man sich so denkt, wow, cool, da hat ja einer echt mal 3 Minuten auf Wikipedia verbracht oder Galileo geguckt oder so. Und dann steht unten, Daten zusammengestellt vom Fachmagazin Automotor und Sport. Erschienen im selben Verlag. Ja. Das dazu. Dann gibt es hier noch einen Tipp für Partnerschaft, wenn man öfter seine Ex trifft, aber deren Freundin ziehen die dann immer weg. Ja. Deren Freundin ziehen. Also du triffst deine Ex in der Straße, den die ist mit ihren Freundinnen gerade so und dann Frühshoppen oder Brunch. Mhm. Und dann sagst du so, hey, das können wir mal in der Kiste landen, ne? Und dann ziehen die Freundin die weg. Was machst du dann? Und dann sagt der, man darf... Freundin aufs Maul. Nein, der sagt dann, das lässt man am besten geschehen, weil die erzählt denen wahrscheinlich immer böse Sachen über einen und darum ziehen die weg und mit so einer will man eh nicht ins Bett. Ich will eh nicht mit Leuten rumhängen, die andere Leute wegziehen, wenn die jemanden sehen, mit denen die nicht sprechen sollen. Und jetzt wird's... Oh, genau. Aber da sind endlich die Trainingstipps. Was kann ich denn machen? Ich mache ja jeden Tag 90 Klimmzüge. Also Trainingstipps ist zum Beispiel am besten... Hantelscheiben-Crunches, Hammer-Curls, Langhantel-Kniebeugen, Kurzhantel-Seitheben, Dips einarmig. Dip? Das ist aber für Leute mit 20. Für Leute mit 30 ist am besten Trizepsdrücken und Crunches. Romeo. Und hier sieht man, was passiert, wenn man versucht, die Muskeln zu groß zu shoppen und den Kopf zu klein. Dann sieht man aus wie ein Charakter aus Street Fighter. Ja, das sieht wirklich komisch aus. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Das sieht die ekligsten Brüste, der Mann. Die sind doch so schief. Ja, hätten sie mal besser shoppen können. Vielleicht hat er den einen gerade angespannt. Und dann gibt es noch Endlos Fit mit 40. Links, rechts. Das ist awesome. Funktionales Training ist wichtig, sagt Peter Herbert. Boah, aber da würde dich vielleicht was interessieren. Ich habe gesehen bei YouPorn letztens, es gibt jetzt einen Film, der heißt This is not the Hogans oder irgendwie sowas. Also so ein Spoof mit einem Typen, der aussieht wie Hulk Hogan. Das will ich nicht sehen. Okay. Aber der hat doch sicherlich dann Sex mit Mutter und Tochter. Ja, ich denke auch. Ja, wahrscheinlich. Also nicht seine echten Mutter und Tochter, aber Leute, die vorgeben, das zu sein. Das ist nicht dann cool. Das will cool. Ich aber sehen mit This is not the Osbournes. Oh. Ja. Und This is not the Bundys. Ne. Ted Bundy. This is not the Addams Family. Ich glaube, das gibt's schon. Das eiskalte Händchen. Also. Das ist zu aufwendig. Wie ein Fremder. Du willst das doch nur machen, damit die Frauen immer fester rufen können. Fuck you. Das war ein Insider-Witz, Becker, den hast du vielleicht nicht verstanden, aber okay, bin mir wurde immer früher in der Schule gesagt, dass ich aussähe wie Onkel Fester. Und als ich das erzählt habe, meinte Roger, das stimmt. Ach so. Ja, wenn du eine Glatze hättest und... Ja, Augenringe habe ich schon. Ja. Ja, der Rest stimmt schon, danke. dieser komische Mantel, den du anhast. Dieser glockenförmige Mantel. Ja, Roger, du warst ja früher Cousin Eltern, ne? Genau, jetzt habe ich, vielleicht habt ihr das schon gehört, also übers Telefon hier, übers Mikrofon. Ich habe jetzt ganz kurze Haare. Und mit ganz kurz ist immer noch relativ lang. Ja, ist immer noch relativ lang. Ich habe mir so eine Boygroup-Frisur machen lassen aus den 90ern. Oh. So Nick Carter-mäßig. Ja, aber ich scheitel die nicht so akkurat, darum sieht es eher so surfmäßig aus. Boah, ist ganz, ganz cool auch. Ist ganz cool, ne? Ich finde das schon ganz cool. Ich finde aber, es ist nicht unbedingt ein Nick Carter, sondern eher ein Eloy von der oder wie der Holländer. Eloy de Jong. Ja. Nein, der hat ja ganz kurze Haare, ich weiß. Aber sein Boy-Lover, Steven... Gatel ist tot. Too soon. Too soon, okay. Ruhe. Jetzt kommt der beste Artikel, nämlich der Führer... Sex. Jo. Und das ist wirklich schlimm. Das ist so eine Art Wörterbuch. Wörterbuch. Das ist echt dumm. Und es fängt, und das haben sie, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht gemacht haben, aber sie haben ein L gemacht, wie bei Langenscheid und auch alles in blau und gelb gehalten. Mhm. Aber ich traue denen das nicht. Die Frauen sind blau angemalt. Das stimmt nicht. Aber du traust es denen nicht zu? Ich traue es denen nicht zu, dass sie so weit darüber nachgedacht haben. Und ich will mal ein paar von diesen Übersetzungen genauer beleuchten. Soll ich die Frauen vorlesen? Kritisch, skeptisch, ja. Du kannst mal die Frauenstimme vorlesen. Kommst du noch auf einen Kaffee mit zu mir? Okay, wenn man das so sagt, dann ist die richtige Übersetzung, ich will Sex mit dir. Wenn man das anders sagt, ist die richtige... Kommst du noch auf einen Kaffee mit zu mir? Ich glaube, das ist auch, ich will Sex mit dir. Ja, aber wie sagt man das denn? Ja, wie sagst du denn normal? Sagst du so, Kaffee mit mir. Kommst du nachher noch auf einen Kaffee mit zu mir? Ja, richtig. Oder man kommst sagt du einfach, noch auf einen Kaffee mit zu mir? Das sagt, glaube ich, eh niemand. Den Leuten würden sagen, möchtest du noch einen Kaffee trinken? Ja, lass mal wieder einen Kaffee trinken. Mit zu mir. Bei mir. Kaffee? If you know what I mean. Oh, das kann man echt nur so sagen. Das kann man nur so sagen. Ja, egal. Jedenfalls, wenn ist die richtige Übersetzung. Vorsicht, dies ist ein Test. Wenn Sie es schaffen, jegliches Interesse an Sex zu verleugnen und sich stattdessen nur begeistert über Ihre Wohndeko, Ihren Kunstgeschmack oder Ihre CD-Sammlung äußern, wenn Sie es hinbekommen, ihr ein paar nette Dinge zu sagen, ohne ihr zu sehr auf die Pelle zu rücken, und wenn es Ihnen anschließend noch gelingt, einen charmanten, nur unterschwellig enttäuschten Abgang hinzulegen, könnte es sein, dass Sie Ihre Hand auf Ihren Arm legt und Sie bittet, noch zu bleiben. Und das können sie dann höchstwahrscheinlich frei übersetzen mit Ich will Sex mit dir. Ah, das ja, kennt man doch. Oder mit Übersetzung. Also ich mag dein T-Shirt. Wie bringt man einer Frau denn bei, dass man kein Interesse an Sex hat? Sagt ihr, ich bin kastriert. Ja, genau. Oder man macht einen Alan Rickman in, wie heißt es, Dogma, zieht seine Hose runter und sieht drunter aus wie Ken. Ja, oder man sagt, ich habe kein Interesse an Sex. Ja. Oder man sagt, ich bin schwul. Ja. Aber, Klammer auf, mit einer Möglichkeit zum Flippen, Klammer zu. Oder man sagt, kommst du noch einen Kaffee mit zu mir? Oder man sagt, ich mag deine CDs. Ja. Mhm. Andere sehr gute Übersetzungen sind, ich nehme nicht die Pille, da ist die falsche Übersetzung, mach dir keine Sorgen, erfahrungsgemäß werde ich nicht schwanger, wenn ich nur so ein bisschen Sex habe. Ich weiß zwar nicht, wer sich das gedacht hat, aber... Wenn man nur so ein bisschen Sex hat, dann wird man nur ein ganz bisschen schwanger. Und das hier ist auch schön. Das Baby ganz klein. Hier, das dachte ich, da dachte ich erst, also die Hälfte von diesen sind so Frauen sind Menschen, mit denen man nicht reden kann. Ja. Und die andere Hälfte ist, sie sind ja sexistisch. Hier sagen wir mal, man kann ruhig mal glauben, was Frauen sagen, aber dann driftet das wieder ab. Zum Beispiel hier das. Wenn die Frau sagt, heute will ich nur mit dir kuscheln, dann ist die falsche Übersetzung, heute möchte ich ein um ungefähr 5 Minuten längeres vorspielen und anschließend die richtig harte Nummer. Aber die richtige Übersetzung ist es, blenden Sie wesentliche Teile nicht einfach aus. In diesem Fall das Wörtchen nur. Und dann kommt wieder was von dem Beschreibungsseminar. Sie möchten heute ohne das gute alte Rein-Raus-Spielchen Spaß haben. Sie sehnt sich nach etwas Geborgenheit und Ruhe. Sie möchte wahrscheinlich etwas Bestimmtes im Fernsehen gucken und dabei von Ihnen körperwarm gehalten werden. Zum Beispiel Clockwork Orange, wenn man eh schon das Rein-Raus-Spielchen erwähnt. Ich glaube, sie wollen eher... Singing in the rain. Just singing. Ich schätze eher MTV Cribs oder so. Warten Sie ab, bis die Sendung vorbei ist. Dann können Sie versuchsweise etwas heftiger kuscheln. Also sie will doch nicht nur kuscheln. Ey, die Weiber, so sind sie. Kannst du das... dazu stimmen, Becker. Ich habe nicht nötig, einfach zu sagen, heute will ich nur mit dir kuscheln. Entweder kuscheln wir oder nicht. Ich kuschel, wann ich will, verdammt. Nein, so. Du musst das doch immer vertraglich vorher aushandeln. Ja. Über diesen Geheimcode, den das Magazin hier verwendet. Was bedeutet das, wenn die Frau sagt, ich befriedige mich gerne am offenen Fenster? Das bedeutet, du darfst bloß nicht über Sex reden. Okay. Das ist bedeutet, ein Test. Sie hat hier kalte Muschel. Ah, es ist so Cola mit Rotwein, ne? Mit so ein Getränk, das heißt so. Das heißt dann Korea? Nee, gibt es auch in diesen schmutzigen Worten, die wir hier nicht mehr in den Mund nehmen. Okay. Obwohl man das auch muss, steht hier. Ach so, echt? Ja, Oralverkehr ist keine Einbahnstraße. Du hast fast gesagt, das Ernste zu sagen. Ja. Ist wieder mal was für unsere Natursekt-Freunde, ja. Ich dachte, das ist mal wieder was für ein neues T-Shirt. Das ist für unser zweites T-Shirt. Oralverkehr ist keine Einbahnstraße. Wir können das aber Humoralverkehr nennen. Ja. Humoralverkehr. Ja, so wie 20 Fingers gesagt haben, you gotta lick it before you kick it. Haben wir das mit Sandra Gillette gesagt? Nee, oder sondern mit der Frau, die Ruler hieß. So ah, mit Ruler. Ja. Ruler hat echt geruled. Beim nächsten Karaoke. No way, Jose. Du kannst sie so gut imitieren. Und jetzt muss ich nochmal die klassische Fallenfrage stellen. Und zwar ist das... Gefalle ich dir? Das und? Sagt niemand. Nee. Niemand sagt das. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil man aber will die bittere Wahrheit nämlich, man will die bittere Wahrheit nämlich gar nicht hören. Das ist übrigens, wenn man im Bett ist. wird die Frage gestellt. Ach so. Und es wird aber aus dem Kontext dann klar. Die falsche Übersetzung, jetzt kannst du endlich mal alle unterirdischen Herrensprüche über ein tolles weibliches Fahrgestell loslassen, die dir seit dem letzten Mallorca-Trip mit deinen Fußballkumpels auf der Zunge brennen. Das war die falsche Übersetzung. Die richtige Übersetzung ist, trotz ihrer Schönheit ist sie vermutlich ein wenig verunsichert, wenn sie nackt vor ihnen steht oder liegt. Und diese Verunsicherung nimmt weiter zu, wenn sie jetzt in höchsten Tönen ihre Pornostar-Figur oder ihre dicken Dinger loben. Dahinter sieht sie nämlich gewisse Ansprüche lauern, die sie vielleicht nicht zu erfüllen bereit ist. Sagen sie etwas, das ihr Entzücken zum Ausdruck bringt, aber auch ihre eigene Verunsicherung. Etwa, und jetzt kommt der Porno-Talk aus Entenhausen, oh ja, ja, ja und wie, Schluck. Oh ja, ja. Ja, und wie? Okay. Ja, wirklich. Die Verunsicherung ist weg. Ja. Und, ja, klar. Klar. Ja, was immer du brauchst. Also ich glaube, wenn man mit einer schönen Frau im Bett ist, dann ist es nicht unangebracht, der zu sagen, dass man sie schön findet, wenn sie schön ist. Ich schätze nicht, dass sie dann sagt, Du Schwein, das sind wieder deine Herrensprüche. Das kann deine Pornoansprüche gar nicht erfüllen. Richtig. Nicht das alte Rein-Raus-Spiel für dich heute. Ja. Das gute alte Rein-Raus. Lieber Malefiz. Hol mal die Spielersammlung. Was spielen wir heute? Mensch, ärger dich nicht. Und wenn man das dann umdreht, auf der alten Seite ist das gute alte Rein-Raus-Spiel. Okay. Ja. So. Und jetzt nochmal für Henrik. Hier ist noch was Frauen sagen. Okay. Doch, sag es, Becker. Sag es. Sag's. Nee. Onkel Fester. Nein, nicht Onkel. Also wenn die Frau nur Fester sagt, und da ist jetzt die beste Erklärung in der ganzen Sache. Die falsche Übersetzung ist, mein Bett brauche ich sowieso nicht mehr und ich muss morgen nicht unbedingt gut laufen können. Aber die richtige Übersetzung ist, steigern Sie die Wucht Ihrer Stöße um ungefähr 30%. Ja, aber es geht noch weiter. Ungefähr 30%. Machen Sie aber Geräusche, als wäre eine 70%. Das steht da? Ja. Und wenn sie dann immer noch fester schreit, dann zieht sie dann ihr Kostüm an. Antwort. Nein, dann dann zieht sie sich die Haare und malen sich ordentlich hin. Und, Oh, wir können ja einen Sketch drehen. Ja. Wir haben noch Material. Fester. Hallo. Ach komm, es seit dein Bruder wieder bei uns wohnt. Na egal. Und es gibt übrigens noch andere Sachen, die Frauen sagen, nämlich auch schneller. Und die richtige Übersetzung dafür ist, steigern Sie das Tempo Ihrer Stöße um ungefähr 30%. Geben Sie jedoch Laute von sich, als wären es 70%. Man kann ein Magazin auch komplett mit Copy-Paste fertig machen. Ja. Und wenn er das, denken die das wirklich? Ja. Denken die dann, okay, das ist ungefähr 30%. Ja. Ist das ungefähr 30%? Also ich mache aber noch 5% mehr. Oder, oh ja, oh ja. Schluck, Grunz. Schluck. Ja, ich weiß, wenn das, entweder war es Entenhausen oder so Monkey Island. Das ist wie der Spuckwettbewerb bei Monkey Island für Leisure Suit Larry. Ja. So in etwa. Kurz den Tipp zu allen Leuten sagen, also ihr könnt in der Bibliothek das Rezept für den grünen Trink finden und da könnt ihr weiter mit spucken. Ja. Okay. Und halt den Wind abwarten und wenn ihr die Kanone abgefeuert habt und die Leute gucken weg, die Dinger umstellen. Ja, das ist ganz wichtig. Das vergisst man manchmal. Ja, eins von diesen drei Dingen vergisst man immer. Ist und dann euch ist es Folgendes schon mal aufgefallen? Das Bild ist ziemlich gut. Was? Leonardo Wer guckt DiCaprio. Hier wen an? Oh. Leonardo DiCaprio guckt. Wer ist denn das? Coverboy. Aber Leonardo DiCaprio will Coverboy in die Fresse hauen, weil er hat eine Uhr auf den Fresse-Hauen-Modus in der Hand. Er hat die Uhr so als Schlagring. Du bist zu muskulös. Weil wenn man eine so teure Uhr hat, dann benutzt man sie als Schlagring. Nein, wenn man so eine teure Uhr hat, dann hat man auch einen Schlagring, weil man Geld hat dafür. Dann hat man jemanden dabei, der einen Schlagring hat. Ja. Genau. Und ja, hier gibt es noch einen sehr guten Tipp wieder für die Schnellstraße mit 8 Spuren, bekannt als Oralverkehr. Nämlich, wenn eine Frau sich nicht weiß, ob sie schlucken soll, dann soll man mit ihr am besten vorher gemeinsam eine Löffelspitze probieren. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann glaube ich, so manchen Abend ruinieren. Eine Messerspitze am besten. So, mal gucken, ob noch irgendwas Schönes war. Aber wenn man Pech hat. Ein tolles Bild, die sieht aus wie ermordet. Ja, das ist wirklich tot. Ich bin noch nicht über die Löffelspitze hinweg, aber wenn man Pech hat, dann will man selber immer nur noch schlucken. Und dann? Nichts mehr. Nein, das ist meins. Das habe ich selber gemacht. Und dann gibt es nur noch mehr Streit. Richtig. Habe ich extra für dich gemacht. Mit Liebe. Mit ungefähr 30%. Oh. Ja, also es gibt es gibt hier noch mehr Sachen, aber da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Oh, das mag ich aber, wenn man das abonniert. Ja, und wenn man es abonniert, kriegt man ein Handelsset dabei, bestehend aus einer Stange und zwei Gewichten. Also eine Hand. Man kann in einen Arm trainieren, genau. Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe neulich bei meinem kleinen Bruder auch so Hantelübungen machen wollen. Und dann waren da auch so zwei so Gewichte dran, jeweils auf jeder Seite. Habe ich das versucht zu heben. Dann habe ich die äußeren weggemacht, habe es dann nochmal versucht. Und dann habe ich am Ende nur noch die Stange gehabt. War dann schwer genug für mich. Das reicht aber auch. Ja, manchmal ist das genug, ne? Ja. Ich habe auch einen Tipp zum Hampelset. Zum Hampelset? Zum Hampelset. Hampelmann. Hantelsets bestellt man, ist eine der vielen Dinge, die man sich bei Amazon bestellen kann. Amazon.de liefert ihre Produkte direkt nach Hause. Da muss man es nicht nach Hause tragen. Über den, wir können mal so einen Affiliate-Link machen, wo dann alle Handeln kaufen. Ich würde sagen, Amazon kommt einfach in unsere Linkliste. Ja, in unsere stetige Linkliste. Zusammen mit Revolution Void. Weil unsere Seite und ist Google. So Web01, da ist man ganz... Ja. Und es gibt noch einen sehr schönen Artikel, nämlich den Kerleknigge, und der hat diesmal die Themen Aufstehen oder Sitzen bleiben. Das war das mit Durchfall. Ja. Und da sind 13 Situationen, von denen ich ein paar vorstellen möchte. Bei denen es immer heißt, aufstehen oder sitzen bleiben. Dun, dun, dun, dun. 100 Leute haben wir gefragt. Ja. Und wir haben zum Beispiel gefragt. Top Antwort. Sie haben ein Date in einem Restaurant. Ihre Neue kommt zu spät und sitzt schon am Tisch. Und dann hat man das Problem, aufstehen oder sitzen bleiben, weil man möchte ja aufstehen, weil das nett ist, aber man ist auch vergrätzt, weil die Frau ist ja ganz emanzipiert und dann hat die das nicht verdient. Das ist das Problem, was sich hier bietet. Ich würde sagen, du machst Folgendes. Zappeln. Also du rollst auf deinem Stuhl zurück im Restaurant, auf deinem Rollstuhl und machst eine... Okay, wenn du im Rollstuhl sitzt, dann hat sich das Hast du das schon mal gesehen? Ja. Dass ein Mann kurz seinen Hintern vom Stuhl rückt. Ja. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Ja. Haben die dann auch so Hover-Umarmung gemacht bei dir? So. So, nicht so richtig berührt, ja. Der Christian Side-Hug. Genau. Beim Gehen auf den Tisch klopfen. So. Oder einen französischen Abgang. Polnischen? Beides. Ein französischer Abgang ist, wenn man noch mit Froschschenkeln hinterher wirft, oder? Französischer Abgang ist mit Happy End. Ja, und es gibt natürlich wieder einen Stilcoach, und zwar Julia Presting aus Stade, www.sinforma.de, die sagt, ich empfehle, bei einer Begrüßung aufzustehen. Okay, danke. Gut. Und hier die zweite klassische Situation, wo man aufstehen oder sitzen bleiben muss. Ihre Stadtväter planen ein Milliardenprojekt. Sie halten das Bauhaben für absolut übertrieben. Mann, da hat aber die Deadline ganz schön gedrückt, liebe FHM. Maxim. Wie heißt das? Men's Playboy. Health. Men's Health. Men's Health. Men's Health. Ja. Was ist das denn für eine Situation? Und warum ist da gehe ich gar nicht drauf ein. Das ist so absurd. Herr Stadtvater. Ja, und andere Situation. Sie sitzen auf dem Klo und sitzen und sitzen und sitzen. Ein klarer Fall von Verstopfung. Aufstehen oder sitzen bleiben. Dun, dun. Oder ein anderes klassisches Problem. Die Zuschauer im Fußballstadion machen Laola, aber sie sind irgendwie nicht in Feierlaune. Aufstehen oder sitzen bleiben. Ich habe eine viel bessere Verstopfungsklo-Situation. Du sitzt auf dem Klo und hast Durchfall und merkst, ich muss mich übergeben. Ja. Ja. Oder sie sind. Es kommt drauf an, wie biegsam du bist, glaube ich. Sagten auch. Also, ja. Oder sie sind in der Schule und müssen, ihr Lehrer sagt, wenn sie jetzt nicht zu mir kommen und antworten, dann kriegen sie eine 6. Und dann ist die Frage, aufstehen oder sitzen bleiben. Ja. Dun, dun, dun, dun. Und zwar im doppelten Sinne, ja. Ja. Funny. Und gerade mal Ruhe im Büro und zu tun gibt es nichts. Was anfangen mit der Zeit? Na, aufstehen oder sitzen bleiben. www.youporn.de. Ah, und hier gibt es auch wir machen ziemlich viel Werbung für YouPorn im Podcast irgendwie. Ja, okay, dann können wir auch mal eine andere Seite machen. PornTube. Tube Porn. Pure Porn. Gibt es tatsächlich halt alles. Also hier gibt es auch. Erstmal YouPorn.at. Hier gibt's, also das Magazin ist nicht nur für Heterosexuelle, sondern auch für alle anderen Menschen. Zum Beispiel gibt es hier die Situation: beim Kicken mit den Kumpels geht es hitzig zu, sie machen eine Drehung, knicken um und fallen hin. In ihrem Knöchel spüren sie sofort einen stechenden Schmerz. Auflegen oder skeptisch bleiben. Was? Also das ist mir zu verrückt. Da mache ich jetzt gar nichts mehr zu. Ja, ansonsten gibt es alkoholfreies Bier und das hat mir auch gut gefallen. Ein Schlachtplan für Vegetarier, wo ein Veggie-Selbstversuch macht. Ein Mann isst 8 Wochen, Spoiler, 12 Wochen lang nicht Fleisch. Das ist so verrückt. Ich kenne keinen einzigen männlichen Vegetarier. Doch, ich kenne ganz viele männliche Vegetarier. Das ist aber sind das wirklich noch Männer? Die Frage ist, sind das wirklich noch Männer? Ja. Ich habe also in keine deren Hosen eine Vagina gefunden. Ich habe auch nicht gesucht. Die haben doch aber keinen Sex und spielen keinen Fußball, oder? Können die überhaupt noch? Kann man dann überhaupt noch Sex haben und Fußball spielen? Auf gar keinen Fall. So das kann ich Fleisch mir gar nicht vorstellen. Das kann ich jetzt gleich noch beleuchten. In diesem Artikel kommt das noch vor. Und zum Glück. Aber das sind die kurz als Tipp, Ängste, die ich dabei habe. Du kannst rausfinden, ob das Männer sind, wenn sie ihnen den Arm nehmen und Geborgenheit geben und heimlich weinen und viel Zärtlichkeit brauchen, dann sind es ziemlich sicher Männer. Für all unsere Hitfreunde. Jetzt hast du mich aber verwirrt. Und bei dem begann das Vegetarierwerden in einem griechischen Restaurant namens Akropolis und einer Grillplatte für 2 Personen für mich alleine. Vielleicht hat er auch so ein T-Shirt an, ich bin 2 Öltanks oder so. Die Hälfte der Informationen war redundant. Ja. Ja. Akropolis und Grillplatte und Griechenland. Ja. Ja, also. Und für mich alleine. Ja. Und dann sagt er, das ist die schönste Beschreibung von einem Essen. Mittig stapelte sich das Fleisch zur Pyramide. Das Fundament bildeten verschiedene Steaksorten. Der Mittelteil bestand aus Souvlaki und Lammstücken, der wiederum von Gyros bedeckt war. Rundherum wurde der Fleischklops von Fritten und 2 Schalen Tzatziki flankiert. Als der Boden des Tellers erstmals sichtbar wurde, konnte ich Schwein geschmacklich nicht mehr von Lamm unterscheiden. Was als Genuss angefangen hatte, endete mit einer fettigen Füllmasse, die mich erst müde und dann nachdenklich machte. Ich habe auch nachdenklich, weil stand eine der Tzatziki-Platten im Abseits. Ja, in das Schublack. Also später wird diese Tzatziki-Platte auch noch als Koloss von Rhodos bezeichnet. Ja. Und dann möchte ich deiner Sorge von eben kurz sagen, wie das Ergebnis tatsächlich aussieht. Nämlich, ich wurde nicht zum Hans Wurst, nur weil es kein Fleisch mehr gab. Ich rannte deswegen nicht langsamer. Ich drückte nicht weniger Gewichte, schoss nicht weniger Tore. Dann ist ja gut. Das schoss nicht weniger Tiere, meinst du? Und auch das. Ist ja nicht Bear Grylls. Und dann hat er nach 12 grünen Wochen sich ein 250 Gramm Steak bestellt und danach war ihm Elend. Aber aus Mitleid. Fürs Schweine. Ja, fürs Rind. Rind. Rindertier. Ich habe heute auch im Esoterikforum was Ähnliches geschaut und habe dabei einen Artikel. Ich möchte Vegetarier werden. Ich dachte erst, das ist lustig. Und dann habe ich angefangen, den zu lesen. Dann meinte einer, hier, wenn du eine Entscheidungshilfe brauchst, dann war so ein YouTube-Video und da wurden die ganze Zeit Kühe geschlagen und dann fand ich es nicht mehr lustig. Dann wollte ich auch Vegetarier. Ja. Und dann dachte ich, ich verdränge das einfach wieder, wie der Rest der Deutsch. Ja, wie jeder Mensch das macht. Sind auch Einkaufstipps drin, wie ja, bei den Frauen? Ja, zum Beispiel Socken. Es gibt jetzt einen praktischen Sockenclip für das ewige Problem, dass die Socken durcheinander gehen bei einem zu Hause mit den Socken der Liebsten. Trennungsgrund. Ich weiß zwar nicht, was das soll, weil die Frauen dürfen auch eh nicht übernachten, oder? Die Frauen dürfen auch eh nicht mit meinen Sachen das zusammenwaschen. Also bitte, das ist doch Unsinn. Also ich weiß nicht. Ich trage auch gerne mal rosa. Ja. Wieso sollte man denn nur eine Schublade für alle Socken haben? Kann doch jeder seine eigene haben. Ich verstehe das nicht, dass man bei bei Socken überhaupt so ein Hack-Mack macht. Die sieht man doch eh nicht. Ich trage einfach immer irgendwelche Socken. Schön weiß. Tja, ist immer schön. Außerdem hat die Michael Jackson ja wieder salonfähig. Hat Michael Jackson salonfähig gemacht. Und Michael Stipe hat die blauen Socken salonfähig gemacht, steht in diesem Magazin. Und nachdem uns eben gesagt wurde, dass wenn wir jetzt Eier essen, Prostatakrebs kriegen, gibt es jetzt einen riesigen Artikel, was für ein Dotterleben. Ob gekocht oder gebraten, Eier sind immer lecker. Danke, Men's Health. Aber ich habe geguckt, im ganzen Artikel kommt nie vor, ich mag meine Eier gekrault. Schade. Das haben sie, da haben sie einen verpasst. Da. Ein Fauxpas. Aber sie haben ein gutes Rezept, das ich kurz sagen möchte. Nicht mit Ei, sondern für nach dem Krafttraining. Vollkornpita, süße Chili-Soße, gegrillte Hähnchenbrust, Salatgurke, Karotten, gemischter Salat und Erdnussbutter. Wohl bekomm's. Erdnussbutter? Ja. Was ist komisch an dieser Zusammenstellung? Und jetzt möchte ich dich fragen, Becker, hast du Potenzial? Ein bisschen. Wie ist es denn? Würde dein Gesäß diese TÜV-Plakette bekommen, wo Gesäß draufsteht? Ja, mit einer 8. In diesem Magazin ist eine TÜV-Plakette abgebildet, wo in der Mitte Gesäß draufsteht. Sind das Übungen für Popo-Muskeln? Ja. Den Gluteus Maximus? Nach ja. Danke. Und hier ist auch ein lustiger Name für eine neue Sat.1-Sendung, nämlich die Knackpo-Kracher. Also sind die Knackpo-Kracher-Übungen, die man macht, um einen Knackpo zu bekommen. Nee, das ist eine Sendung mit Witzen, die aus Furzen herkommen. Das klingt genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Dann gibt es noch sehr gute Leserbriefe. Zum Beispiel so Leserbriefe wie, euer Magazin ist das Beste. Oder manchmal stehe ich vorm Zeitschriftenregal und will was anderes nehmen, dann denke ich, ich muss Men's Health kaufen. Das ist wie, was wir mal als Zuschriften bekommen. Manchmal stehe ich vorm Podcastregal und weiß nicht, was ich hören soll. Richtig. Und dann nehme ich doch immer Moralpathologie. Richtig. Und nehme nicht This American Life. Das sind ja alles Lüger und Betrüger. Genau. Ah, Belüge. Der war so gut. Aber dann möchte ich kurz den Brief des Monats vorstellen. Danke. Nämlich im letzten Heft heißt es ja, wenn das gedruckt ist, dass Jürgen anscheinend Probleme hatte, seine Frau nicht befriedigt hat beim Sex und er wollte sich dann Penis verlängern lassen. Ah, okay. Ich kann jetzt ein paar E-Mails forwarden. Ja, jetzt hat aber eine Physiotherapeutin, Mirjam Desiree Speck, hat ferndiagnostiziert, dass das Problem gar nicht bei ihm liegt, sondern bei ihr. Das wird alle Männer freuen. Und nämlich liegt das Problem daran, dass die Partnerin am sogenannten Penis-Lost-Syndrom leidet. Das ist doch ein Nobelpreis-winning Novel, oder? Pain is Lost? Ja, das war von Thomas Moore. Und das ist jetzt die Antwort gewesen. Ich dachte, die Antwort ist, dass die Frau sich ihre Vagina verkleinern lassen muss. Nein, sie muss Beckentraining machen. Ach so. Beckentraining. Um meinen Mathelehrer aus der 12. Klasse zu zitieren. Das ist jetzt schon creepy. Ja. Lang und schmal, Frauen Qual, kurz und dick, Frauen Glück. Ja. Und einfach so Mittel. So was erzählt er euch. Mittel ist Mittel. Einfach so Mittel. Ja. Und jetzt geht es nur noch darum, was es im nächsten Heft gibt, nämlich der große Flirt-Guide. So, und das reicht über dieses Heft. Das war doch schon in diesem Heft. Ja. Und dann, das war das Flirt-Diplom. Ja. So. Und eben am Ende kommt noch Leonardo DiCaprio, der dich kaputt schlägt mit seiner Tag Heuer Swiss Avantgarde-Uhr. Aber er guckt auch echt schon ein bisschen aggro. Ja. Aber als ob er sich schon ein bisschen drauf freut, Blut in seinem Gesicht zu spüren. Ja, der guckt und sagt, sie haben mich in Inceptioned. Ja, aber so oft wie Leo in hier dem anderen Film. Ah, ich freue mich auf Titanic 3D. So oft wie der da Hurensohn gesagt hat. Ja. Kann ich das jetzt auch glauben, dass der so mit dass der so bad einem reinhaut. Ja. So, wenn er 85 Jahre jünger wäre, wäre er Cato gewesen in The Hunger Games. Hunger Games. Wie viele Jahre jünger? 85. Ach, so alt ist er doch nicht. Warte. Aber Cato war doch erst 12. Ach so, aber... Was? Ach so, das muss keinen Sinn ergeben mit dem Mann. Ich dachte, wenn er 4000 Jahre jünger wäre, dann wäre der Kratos aus God of War. Apropos Titanic. Ja. Wenn uns jetzt die Leute von Spotify zuhören, ja. Ich bitte um personalisierte Werbung. Ja, bitte nie mehr die Titanic-Werbung. Doch, weißt du nicht mehr, wie du dich gefühlt hast? Ja. Beim ersten Mal, als Inzwischen du diesen Film weiß gesehen hast. Wieder. Als du zum ersten Mal das Lied gehört hast. Ja. Weißt du, da kommt das erst singt sie das und dann kommt so, wir müssen die Welle suchen. Die perfekte Welle. Ach nein. Das war anders, aber so ähnlich. Ja. Das war dieser Surf-Film, Surf Ninjas, oder? Must die. Ich möchte noch einen schönen Spruch sagen. Ja. Die Karten sind wieder da, von vor zwei Folgen. Oder drei? Ich erlaube der Liebe, in meinem Herzen Signale nach außen zu senden. Was bedeutet das, wenn das eine Frau sagt? Das bedeutet, Achtung, sie möchte Sex. Ja. Deswegen sind da auch Blumensamen hier vorne. Du hast das falsch vorgelesen. Ich erlaube der Liebe in meinem Herzen, Signale nach außen zu senden. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, der Liebe in meinem Herzen, Signale nach außen zu senden. Dann ist die Trennung anders und dann ergibt das keinen Sinn. Das ist so mit den sexy Frauen. Ach so. Geile sexy Frauen. So, ja, also ich muss nur mal, um kurz dieses Magazin jetzt abzuschließen, ich war schon überrascht, was die sich trauen zu schreiben. Also das ist ja wirklich eine allerunterste Schublade zum Teil. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das jemand immer lesen kann, weil jedes Mal drin steht, so werden sie ganz, ganz fit und außerdem wollen alle Frauen Sex mit ihnen. Ja. Na gut, kann ich mir doch vorstellen. Also ich finde es komisch, weil ich immer dachte bis jetzt, dass es so ein Magazin sei, wo man nur auf jeder Seite so Hanteltraining hat und so. Ja. Und sein Potenzial entfalten kann. Und was ein bisschen scheiße ist, da steht drei Wörter, die scharfen Sex verheißen. Nein, nicht ich liebe dich, aber das Versprechen wird nicht eingehalten. Diesen Artikel existiert nicht. Und steht auf dem Cover. Echt nicht? Ja, und steht auf dem Cover. Aber das ist ja egal, man merkt das ja gar nicht. So, ich dachte, die sind fester, mehr, schneller. Ja. Und dann ist das scharfer Sex. Oder ungefähr 30%. Ja. Na gut, also was wir jetzt alle mitnehmen können für uns zu Hause ist ungefähr 30%, aber 70% macht zusammen 100%. Ja. Und wenn man Fußballer ist, kann man auch 110% geben, oder? Ja, das ist okay. Das kennen die Spielerfrauen auch. So, also wir verlosen einen Men's Health. Gut, Ende davon. Ja, was ja. kommt jetzt? Jetzt kommt ein Traum. Hä? Ich dachte, heute kein Traum. Heute kein Traum. Ich dachte, ein Traum. Wir haben noch ein Gewinnspiel. Ah ja, ein Gewinnspieltraum. Ah, jetzt hast du uns gefoppt. Aha. Gefoppt? Das hab ich aber lange ja, wie nicht machen mehr wir das jetzt? Wir haben viele Einsendungen bekommen. Ja. Wir sagen jeder unsere drei Lieblinge und was sich überschneidet. Am meisten hat gewonnen. Hat gewonnen. Sollten wir das aufschreiben? Nö, wir sagen das einfach. Und dann lesen wir den Besten raus. Lesen wir dann vor am Ende. Ja. Und die anderen kriegen einen feuchten Händedruck. Aber wir haben ja vier Sachen zu verlosen. Ja. Hat mich Tim eben nochmal dran erinnert. Wir haben Platz 1 ist die Karte für Sommer in Berlin. Wie heißt das nochmal? Für den Weltskeptiker-Kongress 2012 vom 18. bis zum 20. Mai. Sommer in Berlin. Zieht es hin. Irgendwie so. Das geht, jeder Mann wird es hinziehen, jeder Frau wahrscheinlich auch, denn wer nicht kommt, steht auf dem Schlauch, weil man dort im Mai erfährt, wie Paranormales sich erklärt, die Pseudowissenschaft, das Pseudowissenschaft nur erdacht. Am besten, man bleibt gleich über Nacht. So, ich hab's noch zusammengefasst. Ah, super. Ski. Und zweiter Preis ist einmal Mila Woman. Nein, das war dritter Preis. Zweiter Preis ist ein Bella Luna. Handsigniert. Handsigniert. Mit dem Mund. Und mundsigniert. Mundsigniert von allen Mitgliedern der Humoralpathologie. Richtig. Und sonst dritter Preis ist ein Mila Woman. Mhm. Und der vierte Preis eine ausgetrunkene Dose Buttermilch. Ja. Mhm. Ja. Okay, und wir haben uns jetzt besprochen und wissen jetzt, wer gewinnt. Vor allem, wer was gewinnt. Wer was gewinnt, ja. Ja. Wer was gewinnt. Möchtest du die Gewinner vortragen, Tim? Ja. Der erste Preis, die Buttermilch, geht an Anke aus dem Geschichtsunterricht. Ah. Anke. Ist das der Ort, Geschichtsunterricht? Ja. Danke, Anke. Ich habe geträumt, dass ich in einem großen Haus war und dort gab es viele Fluren mit dunkelbraunen Wänden. Jedenfalls gab es 1000 Türen und ich hatte meine Zahnbürste bei mir. Und ich öffnete eine Türe und hinter jeder Tür gab es Gefahren. Bei einer war ein riesiger Geodreieckmensch drin, der uns angreifen wollte. Und sobald ich ihn umgenietet hatte, bewegte er sich ganz kriechend und wir konnten fliehen. Dann liefen wir zu anderen Türen. wie als ob wir den Weg nach draußen suchen würden. Und dann ließ ich meine Zahnbürste alleine in einem Raum und suchte nach Hilfe. Dann waren die Gänge voller Gänse und ich traf auf meine beste Freundin und umarmte sie total oft. Dann suchte ich den Weg wieder zu meiner Zahnbürste und suchte nach dem Raum 9. Dann, als ich suchte, gab es einen Bereich, der Hölle hieß. Aber da stand auch 9 dran. Also begab ich mich in den Bereich in der Hoffnung, den Raum zu finden, wo meine Zahnpasta war. Ein Hotdog saß auf einem Briefkasten im Gang und sagte zu mir, du weißt schon, dass hier die Hölle ist. Such doch nicht gerade hier nach ihr. Erster Preis. Ja, yeah. Das war der erste Preis, aber die Buttermilch. Aber da sie gewählt hat, die Buttermilch, kriegt sie die Buttermilch. Sollen wir ja. Die anderen Preise auch vorlesen oder sollen wir die einfach? Können wir ja posten. Können wir auch sagen. Wir können die auch kurz sagen. Okay. Okay. Dann der zweite Preis. Der zweite Preis geht an Vesheva und Hochichiri. an Tanja und Alex. Yay. Und zwar bekommen die ein Heft, weil die auch keine Zeit haben. Ich habe geträumt, dass ich in einem großen Haus war und dort gab es viele Fluren mit dunkelbraunen Wänden. Der Anfang ist das Beste. Du musst das gar nicht nochmal vorlesen, ich schneide nur die Wörter rein. Nein. Jedenfalls gab es 1000 Türen und ich hatte meine Cabanossi bei mir und ich öffnete eine Türe und hinter jeder Tür gab es viele Gefahren. Bei einer war ein Igel drin, der uns angreifen wollte und sobald ich ihn gechannelt hatte, bewegte er sich ganz saurestark und wir konnten fliehen. Dann liefen wir zu anderen Türen, wie als ob wir den Weg nach draußen suchen würden und dann ließ ich meine Kamele alleine in einem Raum und suchte nach Hilfe. Dann waren die Gänge voller Kornkreise und ich traf auch meine beste Freundin und umarmte sie total oft. Dann suchte ich den Weg wieder zu meiner Reiki-Katze und suchte nach dem Raum 9. Dann, als ich suchte, gab es einen Bereich, der Hölle hieß, aber da stand auch 9 dran. Also begab ich mich in den Bereich in der Hoffnung, den Raum zu finden, wo meine Lichtnahrung war. Ein Echsenmensch saß auf einem Kapibara im Gang und sagte mir, du weißt schon, dass hier die Hölle ist. Such doch nicht gerade hier nach ihr. Das ist auf jeden Fall ein Preis für am besten aufgepasst bei unserem Podcast. Ja, durchaus. Okay, und jetzt der dritte Platz. Und gleichzeitig einen Tag in Berlin, einen Sommertag in Berlin. Ja. Was jeden hinziehen wird. Ein Abendessen im Hotel Merkur. Man spricht nicht mehr, als wir bieten können. Nein, aber die Karte gibt's. Ja. Genau. Hat gewonnen Inga. Ja. Ist das Inga Batzinger? Ist das nicht Inga aus Engeland? Vielleicht ist das Inga aus Engeland. Ich weiß es nicht. Hoffentlich kann die Karte nehmen. Ich habe geträumt, dass ich in einem großen Haus war und dort gab es viele Fluren mit dunkelbraunen Wänden. Jedenfalls gab es 1000 Türen und ich hatte meine ausgestopfte Katze bei mir. Und ich öffnete eine Türe und hinter jeder Tür gab es Gefahren. Bei einer war ein singender Hamster drin, der uns angreifen wollte. Und sobald ich ihn mit Popcorn beworfen hatte, bewegte er sich ganz wild zylindrisch drehend. Und wir konnten fliehen. Sehr gut. Dann liefen wir zu anderen Türen, also wie als ob wir den Weg nach draußen suchen würden. Und dann ließ ich meine Katze alleine in einem Raum und suchte nach Hilfe. Dann waren die Gänge voller Vulkane und ich traf auch meine beste Freundin und umarmte sie total oft. Dann suchte ich den Weg wieder zu meiner Katze und suchte nach dem Raum 9. Dann, als ich suchte, gab es einen Bereich, der Hölle hieß. Aber da stand auch 9 dran. Also begab ich mich in den Bereich in der Hoffnung, den Traum zu finden, wo meine Katze war. Ein alter, haarloser Affe saß auf einem Fahrrad im Gang und sagte mir, du weißt schon, dass hier die Hölle ist. Such doch nicht gerade hier nach ihr. Yay. Yay. Yay. Auch sehr gut. Die waren eigentlich alle sehr gut. Ja, es gab eigentlich nur Gewinner. Außer die nicht gewonnen haben. Ja. Und der vierte Platz, das Mila Woman Getränk, geht an Jan oder Peter aus Twitter. Jan oder Peter? Der heißt Jan in Klammern, Peter auf Twitter. Ah, okay. Ah, okay. Ich habe geträumt, dass ich in einem großen Haus war und dort gab es viele Fluren mit dunkelbraunen Wänden. Jedenfalls gab es 1000 Türen und ich hatte meine Aura-Sammlung bei mir. Und ich öffnete eine Tür und hinter jeder Tür gab es Gefahren. Bei einer war ein Arzt drin, der uns angreifen wollte. Und sobald ich ihn hypnotisiert hatte, bewegte er sich ganz astral und wir konnten fliehen. Dann liefen wir zu anderen Türen, wie als ob wir den Weg nach draußen suchen würden. Und dann ließ ich meine Atlantis-Chronologie alleine in einem Raum und suchte nach Hilfe. Und dann? Dann waren die Gänge voller Elektrosmog und ich traf auch meine beste Freundin und umarmte sie total oft. Dann suchte ich den Weg wieder zu meiner Waldorfschule und suchte nach dem Raum 9. So. Dann, als ich suchte, gab es einen Bereich, der Hölle hieß. Aber da stand auch 9 dran. Also begab ich mich in den Bereich in der Hoffnung, den Raum zu finden, wo meine Eurythmie-Gruppe war. Ein Frosch saß auf einem Leckstein im Gang und sagte mir, du weißt schon, dass hier die Hölle ist. Such doch nicht gerade hier nach hier. Ah, super. Ja, danke, danke für die vielen Einsendungen an Träumen. Ja. Ja. Es war nicht leicht. Sehr schön. Es hat uns köstlich amüsiert. Vielleicht verlosen wir mal wieder irgendetwas. Ja. Wir hätten jetzt ja zum Beispiel, jetzt ist es ja wirklich da. Es ist gerade sozusagen im Raum. Ja. Das erste Humoralpathologie-Fanshirt für alle Fans und Über- und Super- und Mega-Fans. Ja. Fans und Freunde des Podcasts. Und solche, die es werden wollen. Ja. Verwandte, Bekannte, Kollegen, Chefs. Untergebene, Azubinen. Schaffner. Schaffner, Busfahrer, Piloten. Alles Mögliche. Ja, das ist Grylls. Eigentlich wirklich jetzt nach noch einigen Hin und Her mit der Firma, mit der wir das. Das war das alte Rhein-Raus-Spiel mit dieser Firma. Das alten Rhein-Raus-Spiel in dieser. Dem guten alten Rhein-Raus. Ach so. Von Dopp zwei Seiten befahrenen Einbahnstraße haben wir jetzt ein wunderbares T-Shirt, finde ich, bekommen. Ja. Wenn ich so an mir heruntergucke. Ja. Das sieht echt, das wertet mich nochmal optisch ein wenig auf. Ja. Heiß und sexy. Das wird erstmal eine Hexy. Woche hier so bleiben. Geil. Ja, und das kann man dann, also wir werden das Foto davon mal posten und dann in den nächsten Tagen. Kann man das käuflich ersteigern. Ja. Also kaufen. Cool. Haben wir noch weitere Neuigkeiten? Oder sagen wir jetzt, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter bei Roger Braun, @Tim Schierbaum und @SimsunChao und @Benkel2000. Und @Becker ist nicht auf Twitter.de. Ich mache mir einen Account, aber Becker ist nicht auf Twitter. Aber es gibt, das ist zu lang, da kann man dann fast nichts mehr hinschreiben. Aber wir das haben geht jetzt, doch nicht ab von den Zeichen danach. Wenn ein Hörer eine Petition starten möchte, dass der Becker auf Twitter kommt, kann er das gerne machen. Oder vielleicht beim hier Bundesamt für Petitionen. Ja. E-Petition. Wenn ihr 2000 Petition Unterschriften sammelt, komme ich vielleicht doch zu Twitter. Ja. Also auch vielleicht, wenn die Leute, die bei der Piratenpartei sind, vielleicht im Liquid Feedback was machen könnten als Resolution, dass Rebecca jetzt auf Twitter muss. Das wäre cool. Also ich denke. So, ansonsten haben wir nichts Neues, oder? Nö. Heute ist ja eine relativ kurze Folge. Ja. Spontan gechannelt, wie immer. Und wenn keiner mehr was zu sagen hat, dann... Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, beehren Sie uns bald wieder. Ich bin Henrik, er ist Tim, sie ist Becker. Hallo. Firma dankt und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Tschüss.